Kapitel 31. Komisch, wie schnell wir plötzlich fliegen, sagte Marienkäferchen. Woran mag das liegen? Ich vermute, den Möwen gefällt es hier genauso wenig wie uns. Der Sturm hat ihnen auch einen Schreck eingejagt und nun wollen sie so schnell wie möglich fort von hier, antwortete James. Die Möwen flogen immer schneller und schneller und schossen mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Luft, den Riesenpfirsich im Schlepp. Rechts und links schwebten die Wolkengebirge, die geisterhaft im Mondlicht schimmerten, vorbei. James und seine Freunde sahen noch ein paar Mal die gefürchteten Wolkenmänner auf den Wolkenspitzen herumsteigen, aber zum Glück sahen die Wolkenmänner sie nicht. Einmal flogen sie an einer Schneemaschine vorbei, die gerade aus einem breiten Trichter einen wahren Sturm von Schneeflocken auf die Erde hinunterpustete, während die Wolkenmänner den Handgriff drehten. Die Reisenden auf dem Pfirsich sahen auch die riesigen Donnertrommeln, auf die die Wolkenmänner mit langen Hämmern schlugen. Sie sahen die Frostfabriken und die Windmühlen, in denen jede Sorte Wind, Wirbelstürme und Hurrikane hergestellt werden. Und einmal entdeckten sie in einem Wolkental etwas, das nur eine Wolkenmännerstadt sein konnte. Überall in der Wolkenwand waren Höhlen und vor den Eingängen kauerten Wolkenfrauen auf niedrigen kleinen Küchenherden und brieten in Pfannen Schneebälle fürs Abendessen. Und hunderte von Wolkenkindern spielten lachend und schreiend überall und rutschten auf Schlitten wie Wolkenhügel hinunter. Ungefähr eine Stunde später, kurz vor Tagesanbruch, hörten die Reisenden ein leises Rauschen über sich und sahen, wie eine große graue Fledermaus, so sah es jedenfalls aus der Dunkelheit auf sie herabstieß. Sie umkreiste den Riesenpfirsich, schlug langsam mit den breiten Schwingen und betrachtete die Reisenden. Dann stieß sie ein paar langgezogene, tiefe und melancholische Schreie aus und verschwand wieder in der Nacht. »Ich wollte, es würde wieder morgen«, sagte Spinne, und es schauerte am ganzen Körper. »Jetzt dauert es nicht mehr lange«, antwortete James. »Schau, dort drüben wird es schon heller.« Sie saßen alle still da und schauten stumm zu, wie die Sonne langsam am Horizont aufstieg und ein neuer Tag begann.